Kindern. Erlaubest du mir, Herr, dass ich Verkünder seines Glücks ihn sei? Nenn ihn den Zauber, den er ausgeübt, und Gott verleih ihm Tugend, dass wir die Herrin lösen.